sterben, sieht sich zu Hause leichter an, als es an der Front ist. Aber das Sterben war immer gleich schwer. Es ist, meine Kameraden, im Weltkrieg nicht etwa leichter gewesen, als es heute einem sein kann oder sein wird. Es war aber auch den Soldaten früher nicht leichter. Es ist daher auch heute nicht schwer. Es steht auf weiter Heide die Blumen wunderrot, die streut im wilden Reigen der kalte Engeltod. Du sollst nicht trauern und klagen, wir werden nimmer vergehen. Stolzen Schlachten Tagen mit Strahlen das Reiche stehen, mit Strahlen das Reiche stehen. Die roten Todesblumen, was zitterst du banges Herz? Was reißt an deiner Seele? Herber, heißer Schmerz. Du sollst nicht trauern und klagen, wir werden nimmer vergehen. Nach stolzen Schlachtentagen wird strahlend das Reiche stehen, wird strahlend das Reiche stehen. Du deutsche Heimat, du herrlich Vaterland, wir blühen dir zu Ehren im fernen fremden Land. Du sollst nicht trauern und klagen, wir werden nimmer vergehen. Stolzen Schlachtentagen mit Strahlen das Reich erstehen, mit Strahlen das Reich erstehen. Dann aber, du deutsche Erde, befreit von Feind und Not, gedenk der Heldensöhne, der Fahne purpurrot. Fahne purpurrot. Du sollst nicht trauern und klagen, wir werden nimmer vergehen. Nach stolzen Schlachtentagen wird strahlen das Reich erstehen.